Der peruanische Verlag des Tagesblattes Galeo verlieh zum 64. Jahrestages des Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg den großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und dem verehrten Marschall Kim Jong-un Belobigungsurkunden. Eine Veranstaltung zu deren Übergabe fand am 11. Juli statt. Der Direktor und Chefredakteur des Verlags übergab dem außerordentlichen bevollmächtigten Botschafter der DIVK in Peru die Belobigungsurkunden. In den Urkunden sind geschrieben, dass es beschlossen wurde, den Genossen Kim Il-sung, der durch die Begründung der unsterblichen Zhuzhi-Ideologie der Menschheit den Weg erhellt hatte, und Kim Jong-il, der die Souveränität und Würde des Landes vor allen Provokationen der Imperialisten zuverlässig geschützt hatte, und dem verehrten Marschall Kim Jong-un, der die Idee und Sache der vorangegangenen Führer siegreich voranbringt, die Belobigungsurkunden zu verleihen.